Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen zu Uncommon Taste, dem Videospiel-Podcast mit Merlin. Und Joe. Genau, und auch diese Woche werden wir uns wieder den aktuellsten News widmen, zumindest halbwegs aktuellen News und einem Hauptthema. Allerdings ist diese Woche nicht so wahnsinnig viel los gewesen und da wir nächste Woche nicht aufnehmen können, sind wir auch relativ nah an unserem letzten Podcast dran. Entsprechend fällt die News-Sektion ein wenig kleiner aus, was uns aber eh ganz gut passt, da wir eh vorhatten, sie ein wenig einzuschränken. Beim letzten Mal ist ein bisschen zu groß geworden und eher ein bisschen mehr Zeit auf das Hauptthema zu verwenden. Joe gibt es kurz eine Übersicht, was wir heute so besprechen werden und dann legen wir direkt gleich mit den News los. Genau, also wir sprechen heute zum einen über das Wikipad, das man mittlerweile in den USA bei GameStop vorbestellen kann. Wir werden über das PS3-Spiel Final Fantasy VS 13 sprechen, auf das schon sehr viele japanische Rollenspieler gespannt warten, was dieses Jahr aber wieder nicht auf der Tokyo Game Show zu sehen sein wird. Und wir werden als drittes noch über eine Plattform von Steam reden, die für Indie-Entwickler gedacht ist, nämlich Greenlight, und was Steam damit vorhat. Und damit wollen wir dann eigentlich auch schon zu unserem Hauptthema überleiten, nämlich wir wollen dann heute auch ein bisschen allgemein über digitale Distribution sprechen, weil das ja momentan vor allem auf dem PC natürlich im Kommen ist, auf den Konsolen natürlich auch, aber auch, dass es da noch Probleme gibt und so weiter, das wollen wir natürlich alles heute ansprechen. Genau, und Merlin wird beginnen mit Wikipad. Er wird mal kurz vorstellen, was Wikipad eigentlich ist und warum man es vielleicht brauchen könnte oder warum nicht. Genau, und zwar das Wikipad, das würden die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht kennen, wenn doch, umso besser. Das ist von der gleichnamigen Firma Wikipad hergestellt und ist vom Prinzip her eigentlich ein normaler Tablet-PC, der allerdings speziell für Gamer entwickelt wurde. Zumindest in der Art und Weise, wie das bei einem Tablet möglich ist, das speziell für Gamer zu entwickeln. Grobe Eckdaten, nur ganz kurz, hat einen Nvidia Tegra 3 mit 1,4 GHz Quad-Core-CPU drin, in dem auch schon eine Grafik integriert ist. 10,1 Zoll Display mit 16:10 und 1280x800 Auflösung, 1 GB RAM und 16 GB internen Speicher. Ist also relativ kraftvoll, zumindest im Spielebereich für einen Tablet-PC. Hat außerdem, und das ist eigentlich das Herausstellungsmerkmal, einen Controller-Aufsatz. Man schiebt das Pad in den Controller hinein und dann sieht es letztendlich ein bisschen aus wie der Wii U-Controller. Allerdings ist das Display ein ganzes Stück größer. Und mit diesem Controller kann man dann tatsächlich wirklich ganz normal Spiele steuern. Also man hat zwei Analogsticks, ein normales Steuerkreuz, vier Buttons, zwei Schultertasten jeweils rechts und links. Und entsprechend ist es quasi damit mehr zum Spielen geeignet als so ein normales Tablet, das wohl letztendlich ist, da man ja da letztendlich nur mit der Touchpad-Steuerung umgehen kann und keinen wirklichen Controller hat. Das heißt, letztendlich ist es so ein bisschen in Richtung Mobile Gaming gecatert. Auch nicht so richtig, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Allgemein gibt es noch relativ wenige News. Was jetzt die aktuellste News diese Woche war und was wir quasi jetzt Anlass genommen haben, darüber mal zu sprechen, war, dass der Startpreis genannt wurde. Und zwar werden die ersten Geräte vorbestellbar sein, beziehungsweise sind mittlerweile schon vorbestellbar, für einen Preis von $500, $499, was natürlich extrem, nein, nicht extrem teuer, aber schon sehr, sehr teuer ist. Spielemäßig sieht es so aus, dass sie mit einem Streaming-Service zusammenarbeiten, Gaikai nennt er sich, sowas ähnliches wie OnLive vom Prinzip her. Im Angebot sind die ganzen aktuellen größeren Spiele, Battlefield 3, alle größeren Blockbuster, die in letzter Zeit rausgekommen sind, die man dann aufs Tablet streamen kann. Allerdings braucht man dafür natürlich Breitbandinternet, also mobil wird es nicht möglich sein und mobil ist man dann damit letztendlich wieder auf speziell dafür für die Plattform entwickelte Spiele angewiesen, beziehungsweise auf Apps, die natürlich grundlegend ja schon, weil sie eben hauptsächlich für Tablets oder für Smartphones entwickelt werden, nicht besonders komplex sind, was jetzt das Spiel bzw. die Steuerung angeht. Von daher ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wofür das Let's eigentlich gecatert ist. Auf der Homepage von Wikipedia selbst heißt es dann, sie wollen Leute erreichen, die quasi mit ihrem Tablet-PC arbeiten und entsprechend ein Tablet-PC brauchen und haben wollen, um damit zu arbeiten und gleichzeitig aber trotzdem auch mit diesem Tablet-PC spielen wollen. Also letztendlich soll es quasi tatsächlich eine Art Ersatz für einen Laptop- oder Desktop-PC sein, der dann zum Spielen dienen könnte, sodass man über das Tablet arbeitet und spielt. für mich jetzt ein relativ kleiner Kundenkreis, der sich dann da automatisch daraus erschließt. Bleibt abzuwarten, was für den Preis da möglich ist. Grundlegend bin ich da sehr skeptisch, obwohl ich an sich den Ansatz eigentlich ganz nett finde, dass man eben außerhalb der normalen Tablet- und Smartphone-Branche Entwickler hat, die sich halt eben auch an so ein Projekt machen und vor allem natürlich mit Spielefokus immer relativ interessant für uns. Zumindest eine interessante Entwicklung, vor allem, weil das natürlich auch bedeuten könnte, dass speziell im Tablet-Bereich auch Spiele entwickelt werden für diese Plattform. Trotzdem ein bisschen merkwürdig das Ganze. Was sagst du denn dazu? Also ich kann noch nicht genauso sagen, was da jetzt letztendlich draus werden will. Ich finde es noch ein bisschen undurchsichtig. Ja, also zum einen finde ich es persönlich halt ein bisschen teuer, aber das liegt halt auch daran, dass ich persönlich nicht wirklich Interesse an Tablets habe. Und natürlich, was man vielleicht noch erwähnen sollte, das Tablet läuft mit Android-Betriebssystem. Das heißt, theoretisch Korrekt, ja. Alle Spiele, die für Android programmiert werden, sind auch auf dem Tablet spielbar, wie auch die ganz normalen Tablets von Samsung oder HTC. Und ich stelle mir halt auch die Frage, okay, Mobilität oder mobil, ich glaube nicht, dass man, also man kann das Tablet mit Sicherheit schon rausnehmen und unterwegs auch spielen, aber ob dann jemand doch wirklich den Controller dahinter klemmt, während er unterwegs ist, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Und ich glaube auch nicht, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Spieler gibt, also Leute, die dann vielleicht dieses Tablet kaufen wollen, die zu Hause dann wirklich nur noch das Tablet haben und keinen PC oder auch keine Konsole. Vor allem, wenn das, also ich habe zumindest das Gefühl, dass das Wikipad eh schon ein bisschen mehr auf PC-Spiele aus ist, weil das Spieleangebot, was ich jetzt auf Geiger gesehen habe, scheint auch eher wirklich den westlichen Markt anzusprechen. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass es von PlayStation Mobile unterstützt wird, also Teile der PlayStation Store, PSN des Networks sind verfügbar dafür. Entsprechend kann man vermutlich, also das ist jetzt noch nichts Konkretes, vermutlich auch Teile der PSN nutzen, des PSN nutzen, des PS Stores nutzen, der für mobile Geräte verfügbar ist. Und entsprechend könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, PS1, PS2 Klassiker, was in die Richtung, was da möglich wäre. Ist auf jeden Fall aber möglich, glaube ich. Ja. Aber wenn man jetzt, also was ich halt bisher gesehen habe, scheint schon ein bisschen eher auf den westlichen Markt hinzukatern und da vor allem denke ich mir halt, PC-Spiele, klar kann man das auf dem Tablet spielen, aber so wie ich das weiß, viele PC-Spieler scheuen sich ja eh, ein Gamepad zu benutzen. Das heißt, wenn sie dann schon so ein PC-Spiel spielen, dann wollen sie auch eine Tastatur und eine Maus haben. Die hast du halt beim Tablet dann wahrscheinlich auch wieder nicht. Und ja, das stimmt natürlich. Deswegen frage ich mich halt, ob jetzt vor allem PC-Spieler diese Gelegenheit oder diese Option wirklich wahrnehmen wollen, vor allem auch für den Preis. Das muss man echt natürlich dazu sagen, also $500 oder beziehungsweise $499 ist, finde ich, auch sehr, sehr happig. Also ich meine, man kann sich durchaus für den Preis auch einen Spiele-PC halbwegs zusammenstellen, eine Konsole und ein Fernseher ist auch drin. Und dann hat man jetzt letztendlich ja noch nicht mal so die richtig vielen mobilen Möglichkeiten, weil, wie gesagt, das Angebot über Gaikai eben nicht mobil nutzbar ist wirklich. Also die wirklichen Hauptspiele, das, was halt den Kern quasi des Ganzen ausmacht. Von daher schon richtig relativ schwierig zu sagen, zumindest auch für mich einzuschätzen, was jetzt letztendlich oder wer damit erreicht werden soll, was man damit letztendlich erreichen möchte, auch was Verkaufszahlen angeht, ist wirklich relativ schwierig und nicht so genau absehbar, finde ich, was daraus wird. Grundlegend, glaube ich, sind die meisten eher skeptisch, gerade auch bei dem Preis und ja, da könnte das Ganze dann schon gescheitert sein. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten, sobald das Ding dann draußen ist und man wirklich konkrete Sachen hat, kann man vielleicht auch ein bisschen mehr dazu sagen, wenn man weiß, welche Spiele gibt es, wie läuft es wirklich. Das bleibt einfach abzuwarten. Gehen wir gleich zur nächsten News über, würde ich sagen, und zwar Final Fantasy Versus 13. Dazu gibt es jetzt ja eher negative News, dass es eben nicht auf der TGS erscheinen wird, wie wohl auch schon letztes Jahr nicht. Joe wird uns das einmal kurz zusammenfassen. Genau, also Fans japanischer Rollenspiele wie ich zum Beispiel werden wahrscheinlich schon lange sehnsüchtig auf Final Fantasy Versus 13 warten. Und viele haben gehofft, dass nachdem es bereits seit 6 Jahren angekündigt ist, dass man dieses Jahr endlich neues spielbares Material sehen kann oder überhaupt neues Material wieder auf der Tokyo Game Show sehen kann. Aber leider sieht es wohl so aus, also es gab wohl einen Twitter-Eintrag von Square Enix Europe, dass sie gesagt haben, okay, hier ist die Spielliste, wenn ihr keine Spiele drauf findet, die werden auch nicht mehr als Überraschung oder so gezeigt werden. Also es steht definitiv fest, Final Fantasy Versus 13 wird wieder nicht auf der Tokyo Game Show zu sehen sein. Und das reiht sich eigentlich nur in eine Reihe von ganz vielen negativen Informationen, die man in der letzten Zeit dafür bekommen hat. Also wir haben 2011 einen neuen Trailer gesehen mit ein paar Gameplay-Schnipseln, ein paar bekannten Szenen, aber die Musik, die darin benutzt wurde, war genau gleich. Es gab letztens Gerüchte, dass das Spiel bereits gecancelt wurde, dass es gar nicht mehr erscheinen soll. Die wurden zwar sofort widerlegt und dementiert, aber man hat dann trotzdem immer noch nichts Neues vom Spiel gesehen. Die neuesten Einträge vom Square Enix-Boss Yuichi Wada oder auch vom Director Tetsuya Nomura bitten immer um Geduld. Es dauert ein wenig, bis man ein Spiel dieser Größe fertiggestellt hat. Und ich selbst muss aber auch sagen, bin schon relativ geduldig, weil japanische Spiele schon meistens ein bisschen länger brauchen in der Entwicklungszeit. Aber auch hier muss ich sagen, ist meine Geduld so langsam am Ende. Also seit 6 Jahren ist es angekündigt, die Konsolengeneration ist fast schon um. Wir kriegen fast keine neuen Informationen, man weiß überhaupt nicht, wo das Spiel steht, an was arbeiten sie überhaupt noch. Was mich noch weiterhin aufregt, Final Fantasy feiert ja dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Und im Zuge dessen haben sie einen neuen Ableger zu Final Fantasy 13 angekündigt. Und ich frage mich da halt wieder, warum entwickelt ihr nicht erstmal Versus 13 fertig, bevor ihr euch an weitere Teile von der Final Fantasy 13 Hauptserie dran macht? Also in der Zwischenzeit hättet ihr das Spiel schon längst fertig entwickeln können. Genauso Tetsuya Nomura, zwischen 2006 und 2012 hat er schon allein 5 Kingdom Hearts Spin-offs entwickelt. Und da frage ich mich halt, warum? Also diese Spiele erwarten so viele Leute. In den ganzen Foren denken sich alle, okay, das war damals der PS3-Kaufgrund eigentlich, mehr oder weniger für mich. Und die Konsolengeneration ist fast wieder vorbei. Und ja, ich weiß nicht, es dauert einfach viel zu lange. Es entwickelt sich so zum zweiten Duke Nukem Forever, wenn das so weitergeht. Also ich finde, ich habe natürlich überhaupt gar keine Ahnung davon. Und ich muss auch ganz offen sagen, könnte mir eigentlich fast nichts egaler sein. Aber ich habe mir natürlich trotzdem im Voraus jetzt mal ein paar Videos und so angeguckt. Ich muss sagen, so die ersten Render-Trailer, klar, sehen die super aus. Die sind von dem Studio gemacht, das auch Advent Children gemacht hat, den Final Fantasy-Film. Und sieht natürlich wirklich klasse aus. Aber auch die ersten Spielszenen, die man dann so nach und nach gesehen hat, sahen eigentlich wirklich gut aus. Also ich kann durchaus nachvollziehen, wenn Leute da sehr gespannt waren. Was mich natürlich irgendwie sofort zum Stutzen gebracht hat, war, dass ich mir dann alle Trailer angeguckt habe, die es gab. 5, 6, 7, viele sind es ja nicht. Und letztendlich lag zwischen den ersten 3, 4 Trailern jeweils immer ein Jahr. Und jedes Mal, wenn der Trailer aufs Neue angefangen hat, ich habe sie ja wirklich direkt, ne, aneinander, ja, hintereinander gesehen, jedes Mal, wenn der neue Trailer anfing, kam dieselbe Musik. Es waren dieselben Szenen anders zusammengeschnitten. Es war immer ein bisschen was Neues, aber nicht so wahnsinnig viel. Dann kam dieser eine sehr ominöse Trailer, wie ich fand, in dem es darum ging, dass die beiden anscheinend Hauptcharaktere vorgestellt werden und sich untereinander, also miteinander unterhalten. Da war alles vertont, man hat sogar gehört, wie sich der nette Mann hinsetzt und dabei die Ledercouch knirscht, aber es war nicht synchronisiert worden. Und das hat mich so stutzig gemacht. Es gab nur japanische Untertitel, sonst nichts. Es gab keine Vertonung, es gab nicht mal wenigstens englische Untertitel oder sowas. Man hätte ja wenigstens die Mühe geben können, die ganzen Soundeffekte rauszuschneiden, sodass die Leute einfach denken, okay, man soll nur die Musik hören und nicht hören, was die wirklich sagen oder wie deren Stimmen sind. Aber warum denn so viele Soundeffekte, sodass man sich die ganze Zeit schmerzlich bewusst ist, man müsste die eigentlich hören, aber man hört sie nicht. Also ich weiß auch nicht, das Ganze wirkt irgendwie, also gerade für so ein Studio wie Square Enix und für so eine große Serie wie Final Fantasy, selbst wenn es nur ein Spin-off ist, doch irgendwie ein Stück weit unprofessionell irgendwie. Und das erweckt natürlich jetzt auch schon so grundlegend nicht den besten Eindruck, wie es um das ganze Projekt steht irgendwie. Das wirkte so ein bisschen stiefmütterlich so. Man hat zwar schon Geld reingesteckt und auch Aufwand und Zeit, aber ist eben nicht ganz durchgezogen. Ist ganz schwer zu sagen. Wie gesagt, ich habe da eigentlich keine Meinung zu. Ich kann jetzt nur von dem reden, was ich jetzt da irgendwie von weiß. Aber das Gute ist ja eigentlich daran, letztendlich bin ich auf fast demselben Stand wie alle anderen auch. Ja. Ich weiß ja, trotz meines Desinteresses und trotz des kurzen Einlesens, nur weiß ich ja alles, was es zu wissen gibt. Also das ist natürlich irgendwie, echt ein bisschen traurig. Ja, ich finde es halt schade, weil man generell momentan das Gefühl hat, dass es ein paar japanische Studios gibt, die dahingehend extrem viele Probleme haben. Also ich nenne auch mal The Last Guardian als Beispiel, das auch unter sehr vielen Entwicklungsstörungen leidet. Also da fliegt der Director, der geht von selbst, man weiß nicht, ob es gecancelt wurde, keine neuen Materialien. Und ich meine, es gibt natürlich jetzt Gerüchte, dass Versus 13 vielleicht auch gar nicht mehr in dieser Konsolengeneration erscheint und man deswegen auch nichts dazu sieht, weil sich Square Enix schon längst dafür entschieden hat, es doch für die neue Konsolengeneration zu machen. Was natürlich ein bisschen, das wäre natürlich extra bitter, muss man natürlich dazu sagen, ne? Wenn das Ding zum Launch der PS3 mit angekündigt wird und der erste Render-Trailer rauskommt, die Leute sagen, wow, ich freue mich, das wird exklusiv für die PS3 erscheinen und dann erscheint es für die PS4 6, 7 Jahre später. Das wäre natürlich, also es ist dann schon wieder so eine Frage irgendwie, ob es da nicht genug Leute gibt, die es dann aus Trotz und Prinzip einfach nicht kaufen, so würde ich es zumindest machen. So wie du mit Twilight Princess letzte Woche. Genau, so wie ich mit Twilight Princess. Jetzt ist mir dann auch auch egal. Ich hoffe, dass die Leute das so machen. Ich meine, es wird genug Leute geben, die es wahrscheinlich dann immer noch kaufen, aber eigentlich muss man in solchen Situationen als Spieler und als Konsument ja dann irgendwie von seinem Recht Gebrauch machen, so ein Ding einfach nicht zu kaufen. Ja, und den Leuten damit zu zeigen, so geht's halt nicht. Das sagt sich halt immer so einfach, wenn man halt dann doch irgendwo Fan der Serie ist. Man meckert dann wieder viel, ich werde wieder viel meckern und ich werde es trotzdem kaufen. Ich weiß es halt doch wieder, also von daher. Ja gut, stimmt schon. Naja gut, genug von negativen News, mehr oder weniger, kommen wir doch zu einer anderen News, und zwar Steam Greenlight, eine Plattform, die auf Steam gehostet wird und die vor allem dazu führen soll, dass Indie-Entwickler eine bessere Plattform haben, um ihre neuen Spiele zu verbreiten. Du kannst uns ja sicherlich mehr dazu sagen, Merlin. Genau, und zwar als großer Steam-Fan. Ich sage jetzt absichtlich ein Fanboy, weil ich finde immer noch, ich bin kritisch genug. Er ist aber trotzdem ein Fanboy, glaubt mir. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich werden da nicht alle sich irgendwie einig über diese Meinung, die ich da von mir selbst habe. Aber auf jeden Fall genau als großer Steam-Fan. Besonders interessant für mich, aber auch grundlegend finde ich eine sehr nette Sache. Steam, die meisten Leute werden das Portal kennen. Wir werden nachher noch über Digital Distribution, also über digitale Verbreitung von Computerspielmedium quasi reden. Große Plattform für PC-Spiele hauptsächlich, wobei es auch da wieder jetzt einen Anschluss für die PS3 gibt. Du kannst dir einfach digitale Spiele kaufen und sie dann auch runterladen und dann spielen, hast dein eigenes Konto, an das die Spiele auch gebunden sind. Soweit alles relativ normal. Steam war neben Xbox Live Arcade beziehungsweise diesem Xbox Live Indie-Ding, was es da noch gibt, so einer der größeren Promotionsmotoren der letzten Jahre für die Indie-Szene allgemein, weil Steam eben viele Spiele veröffentlicht und hat jetzt mit Greenlight ein System eingeführt, das letztendlich dazu führt, dass die einzelnen Indie-Spiele-Entwickler ein bisschen mehr Freiheit haben, da drin ihr Spiel zu bewerben. Und vor allem läuft das Ganze jetzt auch über die Community, denn der Kern von Steam Greenlight ist nämlich, dass die Indie-Entwickler, bevor ihr Projekt eigentlich fertiggestellt ist oder während der Produktionsphase, ein Profil für ihr Projekt, für ihr Spiel erstellen können. Da gibt es Screenshots, da gibt es Filme, da gibt es kurze Beschreibungen dazu und stellen damit quasi ihr Indie-Projekt der Community vor. Und diese wiederum kann dann bewerten, die kann Punkte vergeben und entsprechend letztendlich entscheiden, welches Spiele sie für interessant genug erachten, dass sie dann auf Steam gehostet werden. Das heißt, alle Spiele, die genug Feedback kriegen und die genug Likes in dem Sinne kriegen, müsste man ja heutzutage eigentlich im Sozial-Media-Kontext sagen, diese Spiele werden dann auf Steam in Zukunft vertrieben und verkauft. Das bedeutet, es läuft jetzt nicht mehr rein über Valve, die Entscheidung, sondern es läuft jetzt tatsächlich rein über die Community. Die eigentliche News, die zum Aufhänger dazu nochmal geführt hat jetzt diese Woche, ist, dass es jetzt allerdings eine kleine Mini-Hürde quasi gibt. Und zwar muss man, wenn man ein Profil für sein Spiel erstellen will, $100 bezahlen. Das ist quasi die Einstiegsgrenze so ungefähr, die Steam erhebt. Das hat ganz pragmatische Gründe. Natürlich, das ganze Ding ist online gegangen mit keinerlei Voraussetzung, mit der Möglichkeit, dass jeder es da reinstellt. Und natürlich waren die Hälfte dieser Spiele kleine Quatsch-Flash-Animationen. Oder Sexspiele oder irgendwas dergleichen, die natürlich alle von Valve per Hand raussortiert werden mussten, weil die natürlich nicht da drin landen sollen, was ein riesen Arbeitsaufwand ist. Und diese Leute, die es dann eher aus Quatsch reinstellen, die machen sich natürlich nicht die Mühe, wenn sie dafür $100 bezahlen. Für die normalen meisten Indie-Entwickler ist es keine allzu große Hürde. Und das Schöne daran ist eigentlich, das Ganze wandert nicht in Steams Tasche oder in die Tasche von Valve, mehr oder minder, sondern das Ganze wird an eine Charity gespendet, nämlich Child's Play. Das ist eine Charity, die in den USA von der Spielindustrie gegründet wurde und die sich letztendlich dafür einsetzt, Kindern, die in Krankenhäusern derzeit sitzen und leben müssen, dass denen Spielzeuge, Spiele, alles Mögliche zur Verfügung gestellt wird, damit sie quasi den doch recht traurigen Alltag in einem Krankenhaus quasi ein bisschen entfliehen können. Und der komplette Gewinn, der halt aus diesen $100 entsteht, wird komplett an diese Charity gespendet. Ich finde eigentlich an sich Steam Greenlight eine super Idee. Ich finde es klasse, dass die Community mehr Mitspracherecht hat, dass gerade Indie-Entwickler die Möglichkeit haben, sich direkt an die Community zu wenden und zu sagen, hey, das wollen wir für euch produzieren, wollt ihr das haben oder nicht? Auch während der Produktion schon Feedback zu kriegen, ob es genug Leute gibt, die das interessiert und vielleicht entsprechend noch was anzupassen, je nach Vorschlägen. Und die Sache mit den $100, ich finde, das ist ein quasi nötiges Übel und sie haben es im Grunde genommen ideal gelöst. $100 ist nicht zu viel für die meisten Indie-Entwickler und alles, was da jetzt letztendlich an Gewinn bei rumkommt, wird an eine Charity gespendet, also für einen guten Zweck, wer verdient da nichts dran. Ich finde es rundum super. Ich weiß ja nicht, was du dazu sagst. Ich meine, wie gesagt, ich bin ja vielleicht auch so ein bisschen Fanboy. Naja, sag ich mal so, ich habe ja als Konsolenspieler relativ wenig mit Steam am Hut, auch wenn Steam, wie du ja gesagt hast, auch jetzt mit der PS3 anscheinend funktionieren soll. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert, weil ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, warum. Ich habe den PS Store und ja, aber ich finde es auf jeden Fall ist eine gute Plattform für die Indie-Entwickler, also Greenlight jetzt vor allem. Ich denke, dass vor allem Steam durch seine Verbreitung, ich glaube, meiner Meinung nach, Steam ist somit die einzige Plattform für digitale Distribution auf dem PC, die wirklich funktioniert und die ja mehr oder weniger, also na klar, gibt's immer Kritiker, aber die mehr oder weniger von den Spielern auch unterstützt und gemocht wird durchaus. Und von daher glaube ich, kann es gar keine bessere Bühne für Indie-Entwickler geben als eben Steam auf dem PC. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, ich meine, die $100-Grenze, es muss halt sein. Ich meine, Trolle gibt's im Internet halt überall und $100, wie gesagt, sollten jetzt auch für Indie-Entwickler jetzt nicht die große Hürde sein, wenn sie wirklich vorhaben, was Originelles, was Ernsthaftes wirklich da drauf zu tun, dann sind $100 mit Sicherheit auch jetzt nicht zu viel Geld. Und ja, also wie gesagt, bestimmt ziemlich gut. Gleich gibt's natürlich auch sowas für, also ich würde mir halt wünschen, dass sowas wie Steam vielleicht später auch mal für Konsolen geben könnte. Einfach deswegen, weil momentan, es gibt wie gesagt die PlayStation Stores, Xbox Live, Marktplatz, aber wenn ich da mir anschaue, was du da teilweise auf Steam für Spiele für wie viel Geld du da kaufen kannst, da wird man doch ein bisschen neidisch. Das stimmt natürlich. Das ist natürlich so eine Eigenheit von Steam, weil Steam eben nicht an ein Gerät gebunden ist, nicht an Windows gebunden ist, nicht an irgendwas gebunden ist, was jetzt im größeren Maße quasi einflussgebend für den PC ist. Es ist nur eine normale Spielefirma, die nur normale Spiele produzieren, die dieses System führen. Und zudem auch noch eine Spielefirma, die meisten Spieler vertrauen. Entsprechend ist es deswegen auch so erfolgreich und wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich auch deswegen der perfekte Markt eigentlich oder die perfekte Bühne für Indie-Entwickler. Und mit Greenlight jetzt vielleicht noch ein Stück weit mehr, weil sie wirklich die Spieler direkt erreichen. Das führt uns ja aber wahrscheinlich auch schon wieder direkt ins Hauptthema. Wie wir schon gesagt hatten, letztendlich diese Woche digitale Verbreitungsmöglichkeiten, digitale Distribution von Videospielen. Wir werden da letztendlich alles ansprechen, Xbox Live, die PS Store und Steam natürlich auch für den PC. Grundlegend darüber reden, was wir daran gut finden, was wir daran noch verbesserungswürdig finden, was wir glauben in Zukunft passieren wird mit digitaler Verbreitung, ob das vielleicht letztendlich später die einzige Art und Weise sein wird, auf die man letztendlich Spiele kauft noch. Vielleicht, Joe, willst du da einmal kurz noch mal ein bisschen einführen, was zu der PS Store sagen, was zu Xbox Live? Da kenne ich mich natürlich zum Beispiel gar nicht mit aus. Ja, das kann ich machen. Also ich meine, der PS Store, der ist halt sozusagen der Hauptmarktplatz für die Sony-Konsolen, sowohl die PS3, die PSP als auch die Vita haben Zugriff auf den PS Store. Man kann darüber sich Games on Demand kaufen für die PlayStation 3, für die PSP, auch für die Vita. Man kriegt dort PS1 Classics, also alte Spiele, die es damals auf der PS1 gab, die man sich runterladen kann. Es gibt auch ein paar PlayStation 2 Classics, da ist die Bibliothek leider noch ein bisschen klein. Es gibt auch viele Spiele, die es halt nur exklusiv fürs PSN gibt, darunter auch einige Perlen wie Journey oder Flower, die bei den Kritikern extrem gut abgeschnitten haben. Es sind auch ganz viele Spiele noch angekündigt, die sehr interessant aussehen. Ich nenne jetzt mal The Unfinished Swan zum Beispiel, was sie auf E3 auch gezeigt haben, was sehr cool aussah. Generell zu den Spielen, also sie haben, auch die Sony bietet halt ein Angebot an und das nennt sich PlayStation Plus, ist ein Abo-Programm. Wenn man PlayStation Plus hat, hat man so einige Vorteile und zwar gibt es zumindest ab jetzt eine sogenannte Instant Game Collection. In dieser Collection sind immer 8 Spiele. Diese 8 Spiele wechseln sich immer wieder ab, also pro Monat sollen immer 3 Spiele raus und wieder reingehen. Diese Spiele kann man sich, solange man Plus-Mitglied ist, kostenlos runterladen und spielen. Alle 8 oder nur eins von denen? Du kannst alle 8 runterladen, theoretisch. Oh, okay. Und es gibt auch immer wieder Aktionen, wo du auch bestimmte Sachen ermäßigt kriegst oder auch mal kostenlose Spiele kriegst. Du kannst es halt immer nur dann, also du kannst es runterladen und solange du Plus-Mitglied bist, kannst du spielen. Wenn du halt aufhörst, Plus-Mitglied zu sein, kannst du es halt nicht mehr spielen. Das heißt, es setzt voraus, dass du halt die ganze Zeit das Abonnement hast. An sich eigentlich wirklich gut, dieses System. Also PlayStation Plus kostet, glaube ich, auch nur, momentan gibt es für 20% reduziert für 35 Euro im Jahr. Da bezahlst du ungefähr, weiß nicht, 3 Euro im Monat und kriegst halt teilweise ziemlich viele Spiele mehr oder weniger geschenkt oder kostenlos ausgeliehen, vielleicht so gesagt. Also eigentlich ganz cool. Xbox Live, ähnlich. Es gibt Games on Demand, sowohl 360, also Games für die 360, Xbox Originals oder auch exklusive Xbox Live Arcade-Spiele, wie zum Beispiel Braid oder Limbo, ein paar wird das vielleicht was sagen. Und was auf der Xbox vielleicht noch ganz interessant ist, es gibt dieses sogenannte Xbox Live Indie. Das ist dann ein Bereich, in dem nur User-Created Content erhältlich ist. Diese Spiele kriegt man für zwischen 80 bis 400 Microsoft Points, entspricht ungefähr, ja, 70 Cent bis 4 Euro vielleicht. Das sind ganz kleine Spiele, die nur über das XNR Game Studio entwickelt worden sein müssen. Also Microsoft bietet da so ein Entwicklungsprogramm an, mit denen dann jeder theoretisch dann entwickeln kann das dann bei Microsoft einreichen und das kann dann auf dieser Plattform dann auch vertrieben werden. Was Angebote und so angeht, es gibt den Deal of the Week auf Xbox Live, allerdings muss ich dazu sagen, es sind relativ selten Spiele im Angebot, meistens leider nur irgendwelche DLCs zu Modern Warfare, die mich nicht interessieren. Ja. Und ja, also allgemein, es ist auf jeden Fall gut, dass die Konsolen jetzt die Möglichkeit haben, dass man jetzt auch einfach die Konsole anmacht, wenn man Bock hat auf ein Spiel, sich dann die Spiele kauft. Allerdings muss ich halt sagen, die Spiele sind halt immer noch viel zu teuer, also auch gemessen an Konsolenpreisen. Ich habe gestern mal nochmal reingeguckt, wenn man FIFA 13 im PlayStation Store digital vorbestellen will, muss man 70 Euro zahlen. Und ich meine, ich, der jetzt mittlerweile fast alle seine Spiele aus Großbritannien importiert, ich glaube, mehr als 35 Euro für die normale Version müsste ich nicht zahlen. Und ich hätte dann dazu noch eine Hülle und eine Disc. Also ich denke, es ist viel mehr Potenzial drin bei den Konsolen, wenn es mehr Angebote gibt, meine digitale Distribution kostet jeden halt weniger, die Publisher halt weniger. Deswegen frage ich mich, warum es nicht möglich ist, dass man dort Spiele sehr viel schneller billiger kriegt. Bei ein paar Spielen lohnt es sich, zum Beispiel Tales of Vesperia, was in einer extrem geringen Stückzahl nur gepresst wurde, kriegt man halt auf dem Xbox Live Marktplatz. Auf eBay bezahlt man doppelt so viel locker, wenn man die normale Version haben will. Da lohnt es sich, aber bei den meisten Spielen denke ich mir halt, ehrlich, da zahle ich lieber nochmal 15 Euro weniger, als mir das jetzt online zu saugen. Ja, das ist so eine Sache, die mich auch sowieso grundlegend an der ganzen digitalen Verbreitung stört. Irgendwie so, das ist halt letztendlich, wie du schon gesagt hast, spart der Publisher eine Riesenmenge Geld. Sie müssen sich nicht um Verpackung kümmern, sie müssen keine Datenträger kaufen und pressen, was natürlich wahrscheinlich letztendlich verschwindend geringe Zahlen, Stückzahlen sind, Preis pro Stückzahl sind. Trotzdem, das fällt weg, die Vertriebswege fallen weg, es fällt die Lagerung komplett weg. Du hast keine Händler zwischen Stück oder sowas, du hast keine Händlermargen oder sowas. Es gibt niemanden, der das für dich vertreiben muss. Du als Firma lädst es da hoch und vertreibst es darüber, über deine eigene Plattform, die natürlich auch finanziert werden muss, aber das muss man eh, auch wenn man keine Spiele darüber verkauft, muss es trotzdem irgendwie eine Online-Anbindung für Xbox geben oder für PlayStation 3. Mhm. Und letztendlich sieht der Spieler davon in den meisten Fällen überhaupt gar nichts. Du kaufst dir für 50 Euro das oder 60 Euro bei den meisten Konsolenspielen, für 60 Euro das Spiel im Laden, kriegst die Hülle, kriegst manchmal, wenn du Glück hast, heutzutage noch ein Handbuch, aber auf jeden Fall den Datenträger, nimmst das Ganze mit nach Hause und weißt ganz genau, da war wesentlich mehr Aufwand dahinter, da wurde wesentlich mehr Geld ausgegeben, um das auf diese Art und Weise anzubieten. Und jemand, der sich zu Hause hinsetzt, nicht mehr das Haus verlassen muss, das einfach nur anklickt und sich runterlädt, der spart dem Publisher eine Menge Geld und muss genau dasselbe berappen. Also das gibt überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist halt das Schöne an Steam, muss ich es natürlich mal wieder als Fanboy sagen. Steam kaufe ich Spiele hauptsächlich nur im Sale. Es gibt immer Mitte der Woche einen Sale. Es gibt immer am Wochenende einen Sale. Es gibt zwischendurch immer wieder spezielle Angebote, wo ganze Publisher-Kataloge billiger gemacht werden. Natürlich kosten die normalen Spiele da genauso viel. Also wenn du dir jetzt ein Skyrim da kaufen wolltest zum Launch, hat es auch 55 bis 60 Euro gekostet, genauso viel wie im Laden. Aber zum Beispiel als gutes Beispiel bei Skyrim, das war ein Blockbuster in dem Sinne. Das war eins der riesigen und großen Spiele des Jahres. Das Ding war 1, 2, 3 Monate später schon für 33% weniger im Gebot und ich habe es mir damals dann für 30 Euro gekauft. Ich meine, ich habe es ja damals dann auch einen Monat nach Launch, glaube ich, aus Großbritannien importiert und habe auch nicht mehr als 30 Euro gezahlt. Und da sehe ich dann halt auch nicht ein, warum ich dann den digitalen Weg gehen sollte, wenn ich das über den richtigen Weg, dauert zwar länger, aber ich krieg's wirklich billiger. Also ja, das ist so das große Problem. Also ich finde, da ist definitiv Nachbesserungsbedarf. Es gibt bestimmt irgendwelche Erklärungen oder, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen und vorsichtig, Ausreden, je nachdem, was es ist, der Publisher, warum das eben nicht der Fall ist, warum es nicht billiger ist. Ich kann mir nichts wirklich darunter vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum das wirklich nicht billiger sein sollte. Ich habe auch schon einige Ausreden gehört und halte sie für Ausreden. Einige Begründungen gehört und halte sie für Ausreden. Ich finde es wirklich schwierig, das zu glauben, dass die Publisher da nicht irgendwie wirklich andere Möglichkeiten hätten. Das beste Beispiel, finde ich auch immer wieder, ist, dass auf dem PC gerade es ja auch andere Möglichkeiten gibt. Ich meine, du bist bei der Xbox an Xbox Live gebunden, du bist bei der PlayStation an PSN gebunden. Natürlich bei der PlayStation hast du jetzt irgendwie diesen Zugriff auf Steam, aber so richtig hundertprozentig funktionieren tut das ja auch nicht. Zumindest nicht in der Art und Weise, dass du das als reinen Ersatz nutzen kannst. Und das Schöne ist ja letztendlich auf dem PC, dass du das eben nicht hast. Steam ist ein Produkt von Valve. Das hat nichts damit zu tun, dass du dir von einem Publisher ein Spiel kaufst und du das deswegen irgendwie über Valve machen müsstest. Valve bietet diese Plattform einfach nur an, die Publisher nutzen es. Und damit ist es halt eine an sich recht offene Plattform. Und es gibt ja auch immer wieder andere Versuche, das genauso zu machen. EA hat eine Plattform geschaffen. Es gab diese Ubisoft-Ansätze dazu. Das Ganze floppt immer super schnell, weil die halt nur ihre eigenen Produkte anbieten und da halt super teuer. Und ich würde jetzt mal einfach behaupten, ohne irgendwie den Anspruch darauf zu haben, dass das hundertprozentig stimmt, aber ich würde mal behaupten, den meisten geht es da so wie mir. Die gehen auf Steam, gucken sich die Angebote an und kaufen sich die Spiele, die sie haben wollen, dann im Angebot, wenn sie im Angebot sind. Es sei denn, sie wollen etwas ganz, ganz dringend haben. Und da kann man halt einfach zum Teil so große Schnäppchen machen, dass es irgendwie, ja, ist einfach unschlagbar so. Ja, sehe ich auch so. Also ich meine, es gibt ja im Konsolenbereich, gab es ja auch schon vorsichtige Versuche, nenne ich es mal. Also zum Beispiel Sony hat das ja versucht, den digitalen Markt ein bisschen mit der PlayStation Go, also einer Variante der PSP, zu pushen, die ja kein UMD-Laufwerk hatte, sondern die Spiele nur über den Store, also nur digital gekauft werden konnten. Also man konnte da gar keine physische Kopie des Spiels abspielen. Mhm. Und ich meine, das war schon ein ganz guter Take. Das Problem war nur, dass die PSP Go ist relativ gefloppt, also ich glaube viele Konsolen... relativ kann man, ja, muss man fast gar nicht mehr sagen. Konsolenspiele sind, glaube ich, an sich noch relativ skeptisch, aber da muss man sich auch sagen, im Store sind die Spiele halt trotzdem meistens noch relativ teuer. Man kann also nicht mal darauf reagieren, wenn man mal ein Spiel irgendwie draußen als reale Kopie billig sieht, man kann es sich trotzdem nicht kaufen, weil obwohl die Konsole es eigentlich schaffen könnte, es trotzdem nicht spielbar ist, ist halt auch blöd irgendwo. Ja, das ist natürlich auch so die Krux quasi. Also du bist natürlich bei sowas dann halt tatsächlich an das Konto und an den Store des Anbieters gebunden. Und der macht es natürlich dann ein bisschen billiger, wenn er will. Und wenn du halt mal, wie du schon gerade gesagt hast, ne, ja, durch einen Laden rennst und da siehst du halt mal, dass in irgendeinem kleineren Videospielladen das Spiel, was du gerade haben möchtest, irgendwie 20 Euro billiger angeboten wird von 50 oder sowas, oder wahrscheinlich eher bei den kleineren Handheld-Spielen, sagen wir mal 30, 40 Euro ursprünglich und dann halt eben 10 Euro billiger, hast du nicht mal die Möglichkeit, das halt zu kaufen, weil du eben dann bei reinem digitalen Distributionsweg komplett auch darauf angewiesen bist, dass das Spiel halt in dem Rahmen angeboten wird, wie der Publisher das dann halt gerade möchte. Genau, und das Problem dabei war halt, es gibt ja nicht jedes PSP-Spiel auch im Store. Also ein mir bekanntes Beispiel ist Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ein relativ großes JRPG für die PSP, das gibt's nicht in digitaler Form. Das heißt, Leute, die sich die Go gekauft haben und Kingdom Hearts Birth by Sleep spielen wollten, haben halt dumm in die Röhre geguckt. Geht da nicht. Square Enix hat gesagt, nö, wir machen's nicht. Konnte Sony auch nichts machen. Und das heißt, da fällt schon wieder ein großes Spiel raus, obwohl du es eigentlich die Hardware dafür hast, das zu spielen. Also das war halt relativ ärgerlich. Also ich glaube, es war vielleicht auch schon ein bisschen zu optimistisch gedacht von Sony. Ich denke, sie müssten einfach den digitalen Distributionsweg einfach, zum Beispiel bei PlayStation Plus. Ich meine, als PlayStation Plus angekündigt wurde, haben wir gedacht, na gut, da versucht einer halt ein bisschen Xbox Live Gold nachzumachen. Demos kannst du jetzt plötzlich als normaler PlayStation Network Member auch nicht mehr sofort spielen, sondern musst eine Woche warten, wenn du nicht Plus hast und so weiter. Ich dachte mir, okay. Aber als ich dann zum ersten Mal so mitbekommen habe, was du da teilweise für Spiele ermäßigt oder geschenkt bekommst, oder halt kostenlos geliehen für eine lange Zeit, haben wir auch gedacht, ehrlich, dann lohnt sich das teilweise wirklich. Also ein Kumpel von mir, der hat sich jetzt neulich auch, da gab es neulich auch Resident Evil 1, 2, 3, die PS1 Classics halt kostenlos als PS Plus Member, und dann hat er sich halt alle drei runtergeladen, hat wieder Resident Evil gespielt und sowas finde ich dann halt wirklich sehr gut. Also ich glaube auch, dass PlayStation Plus jetzt in dieser Aktion, wo sie jetzt PlayStation Plus für 20% ermäßigt rausgeben, dass es extrem viele Leute gibt, die sich das jetzt auch holen. Und wenn ich jetzt nicht bald ins Ausland gehen würde, hätte ich mir das auch überlegt, weil ich habe jetzt auch neulich in diese Instant Game Collection geguckt. Also was da momentan drin ist, sind halt Red Dead Redemption, Little Big Planet 2 und Darksiders. Das sind jetzt keine Spiele mehr, die jetzt 20, 30 Euro draußen kosten, aber wenn ich sie halt nicht gespielt habe und geschenkt kriege. Ja, aber sie sind trotzdem ziemlich aktuell, muss man natürlich dazu sagen. Ja, 2, 3 Jahre. Und ich meine, das sind keine schlechten Spiele. Red Dead Redemption und Little Big Planet 2. Ich wollte sagen, keine schlechten Spiele ist ja doch untertrieben. Ich meine, Red Dead Redemption war damals oft genug Spiel des Jahres. Also, ja, durchaus. Also, es ist ja aber grundlegend auch eine Frage. Also, ich meine, glaubst du denn daran, dass es in Zukunft rein auf digitale Distribution umschwenken wird? Rein glaube ich nicht. Ich glaube, dafür gibt es, also zum Beispiel ich selbst bin auch ehrlich gesagt, lieber eine physische Kopie meiner Spiele da. Ich weiß nicht warum, aber das ist, selbst wenn ich nur 2-3 Euro mehr zahlen müsste oder weniger zahlen könnte, wenn ich es digital habe, wenn es ein Spiel ist, das mich wirklich interessiert, wo ich wirklich ein Fan davon der Reihe bin, zum Beispiel von einer Franchise, dann will ich dieses Spiel normalerweise auch in meinem Schrank stehen haben. Also das hat was mit Spiele-Sammlung oder so zu tun. Ich könnte mir nur vorstellen, dass halt viele Spiele, wo ich mir halt denke, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, würde ich mir vielleicht, weiß nicht, wie du halt im Steam im Sale vielleicht für den Zehner oder so holen. Wenn das dann irgendwie digital da wäre, dann würde ich auch sagen, okay, dann nimmst du es jetzt halt für den Zehner digital mit. Aber ich glaube nicht, dass die Zukunft in der Zukunft wirklich nur, also vor allem auf Konsolen, komplett auf die digitale Distribution umgesetzt wird, weil da muss ich halt auch wieder sagen, auf Konsole gibt's halt auch noch mehr, ich sag jetzt mal, Casual-Spieler, die es einfach gewohnt sind, wenn sie mal alle 3, 4, 5 Monate ein neues Spiel suchen, die gehen halt in den Mediamarkt, nehmen sich ein Spiel mit und fertig. Also ja, das stimmt natürlich, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass halt auch das klassische Problem von Steam eigentlich, zumindest kein richtiges Problem, ist eher das Problem für die Nutzer und so Leute wie mich. Ich stelle das oft genug fest und habe dann auch letztens, als es dann gerade den großen Summer Sale gab, es gibt da immer so auch jahreszeitenabhängige Sales quasi, auch zu Weihnachten gibt es immer einen großen Winter Sale, wo immer große Aktionen gemacht werden, jeden Tag ewig viele Spiele im Angebot sind. Ich habe mir da so viel Mist gekauft, also nicht Mist, gute Spiele, aber die mich halt nicht so brennend interessiert haben, wo es einfach nur war, naja komm, 2,50 Euro, bezahlst 3 Euro für einen Döner, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Sowas musst du kaufen. Das Problem ist bloß, jetzt habe ich diese ganzen Spiele bei mir in der Bibliothek von meinen Spielen rumfliegen. Ich habe noch nicht eins von denen installiert. Ich komme sowieso nicht wirklich dazu, die zu spielen, selbst wenn ich Zeit und Lust hätte. Aber bei den meisten lade ich sie einmal runter, fange an sie zu spielen, denke, ja, ist ganz interessant, aber nichts, was mich jetzt umreißt, was ich jetzt unbedingt spielen muss, und deinstallierst wieder. Das heißt, du schmeißt natürlich auch genug Geld raus. Was ich natürlich aber noch grundlegend dazu sagen wollte, Zukunft von digitaler Distribution. Ich zum Beispiel jemand, der nicht groß an diesen, ich brauche nicht unbedingt eine Packung zu Hause. Ich habe viele Spiele einfach über Steam, auch Spiele, die mir wichtig sind. Mich stört das nicht so. Was ich halt einfach glaube, ist, dass wenn man tatsächlich irgendwann komplett auf diesen digitalen Weg umsteigt und dann letztendlich da aber, weil man es vielleicht auch irgendwann nicht mehr erzwingen kann, einen recht offenen Markt hat, was das angeht, also einfach mehrere Varianten von Steam für Konsole und PC, offene Systeme, die nicht von irgendeinem großen Publisher bestimmt werden und die dich nicht zwingen, gewisse Dinge zu tun. Das ist natürlich jetzt eine Idealvorstellung, wie wir gesehen haben bei Ubisoft und auch bei EA. Die wollen dann eigentlich immer sehr schnell, dass man sofort das nur noch in ihrem Store kauft und sich überall registriert und sich dann ein Konto bindet und sowas. Aber sagen wir jetzt mal utopischerweise, es wäre doch so, dass es da ein paar offenere Systeme gibt. Dann glaube ich zum Beispiel, hätten wir die ganzen Probleme, die es heutzutage in der digitalen Distribution gibt, eben nicht mehr, dass die Spiele noch zu überteuert sind. Ich glaube, dann würde man auch anfangen, vielleicht tatsächlich ein Stück weit zurückzugeben und zu sagen, okay, Spiele, die jetzt rein digital erscheinen, uns fehlt quasi, beziehungsweise wir sparen auf Dauer Geld, weil es ja auch noch das Problem ist, für die meisten Publisher ist es halt immer noch ein kleinerer Teil des Marktes. Verkaufen, glaube ich, die meisten Dinge immer noch in großen Prozentzahlen, in größeren Prozentzahlen in einer normalen Hardcopy, also in einem normalen gepressten DVD Blu-ray, und wesentlich weniger über den digitalen Weg. Und solange das der Fall ist, haben sie ja immer noch relativ viele Kosten. Ich meine, natürlich könnte man immer noch argumentieren, trotzdem könnte man vom Gesamtpreis was runternehmen oder eben nur für die digitalen Kopien. Aber solange sie es damit begründen können, beziehungsweise sagen können, naja, 90% oder sagen wir 80% der Spieler kaufen es immer noch als Hardcopy und haben immer noch dieselben Vertriebswege, bloß halt haben ein paar verkaufte Exemplare weniger, die jetzt aber nicht groß zu Buche schlagen. Solange das der Fall ist, glaube ich, wird sich da auch nicht viel dran ändern. Es müsste sich letztendlich dahingehend umstellen, dass man wirklich großräumig und breit in der Masse digital vertreibt. Und dann, glaube ich, wären einige der Probleme, die es da derzeit gibt, schon wieder damit behoben. Ja, ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass du im Konsolenmarkt, ich meine, du bräutest halt für einen Markt, der sozusagen auf allen drei Konsolen läuft. Ich weiß, ob du dir das jetzt so vorgestellt hast, als du das erklärt hast, dass du... Ich habe es mir so vorgestellt, dass es einfach wirklich offen ist. Dass zum Beispiel, Steam sowohl auf Nintendo, auf PC, auf PlayStation, auf Xbox dass ich, läuft. Dass sich der Konsolenspieler letztendlich ein Stück weit aussuchen kann, wo er kauft. Dass er einfach mehrere Stores hat, die er nutzen kann. Ich meine, wie gesagt, es ist natürlich relativ utopisch. Es ist sehr schwierig. Also ich glaube, digitale Distribution, ich meine, wir reden hier vom Standpunkt aus, dass wir hier in Deutschland leben, in einer Stadt, in der wir Breitband-Internet haben. Man muss halt auch viel sagen, Konsolen vor allem sind natürlich auch in vielen Regionen verbreitet, wo halt nicht jeder Breitband-Internet hat. Ich meine, nicht mal in Deutschland hat momentan jeder Breitband-Internet. Es gibt noch genug Orte in Deutschland, wo du überhaupt kein Breitband-Internet oder kein DSL bekommst. Von daher glaube ich, dass auch die Infrastruktur jetzt noch nicht so weit ist, dass eine Konsole wirklich komplett über den digitalen Weg gehen kann. Also na gut, also ich meine, das meinte natürlich auch nicht. Ja, also ich meinte jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen Ich wollte aber nur sagen, natürlich setzt natürlich auch eine gewisse Infrastruktur voraus, auf die Konsolen und Publisher natürlich auch keinen Einfluss haben. Das stimmt. Ich fände es auf jeden Fall natürlich toll, wenn es sowas wie Steam auch auf der PlayStation gäbe und so weiter. Aber ich bin halt sehr, es klingt halt wirklich sehr utopisch, weil ich glaube halt nicht, dass Sony da sowas zulassen würde. Genauso wie Microsoft. Also ich glaube, die beiden sind dann da doch relativ, also ich meine, du kannst jetzt ja, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie Steam auf der PlayStation funktioniert. Ich weiß es nicht. Müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass es ein so großes Ding ist. Das ist kein Ersatz. Nein, das ist kein Ersatz für den PlayStation Store. Also ich meine, ich habe es natürlich an der PlayStation jetzt auch noch nicht benutzt, aber das, was ich davon weiß, ist es definitiv nicht so, dass du einfach sagen kannst, ich melde mich bei der PlayStation Store ab, gehe in Steam und kaufe mir da die ganzen Spiele, die ich haben will. Als PS3-Version lade es mir runter. Also ganz so ist es nicht. Dann wären wir ja letztendlich schon so weit, dass man das als Ersatz nutzen könnte. Das ist natürlich nicht der Fall, das stimmt schon. Aber ich kann auch nachvollziehen, also was du vorhin gesagt hast, dass du dann relativ viel in Anführungszeichen Müll ankaufst. Ich meine, die wenigen Sales, die es dann auf Xbox Live oder im PlayStation Store gibt, die beziehen sich halt meistens auf zum Beispiel Xbox Live Arcade-Spiele, wie halt jetzt, weiß nicht, Braid oder Bastion und sowas. Und da habe ich ja auch immer wieder, wenn es dann wirklich mal was gab, irgendwie dann statt 1200 Punkte für 400 Punkte, habe ich mir natürlich auch alles geholt. Und das liegt halt auch auf meiner Platte, genauso wie PlayStation 1 Classics, die ich aus dem PlayStation Store geladen habe, weil dass US-Versionen sind, die damals nicht auf meiner PlayStation 1 liefen und ich sie deswegen haben wollte und dann für einen Fünfer oder für $5 dann aus dem US-Store geladen habe, habe ich auch wirklich sehr viel und ich kann verstehen, dass du dann plötzlich viele Spiele hast und dann irgendwie nicht mehr den, sag ich mal, wenn du halt früher ein Spiel für 60 Euro gekauft hast, dann hast du gedacht, es ist mir jetzt egal, wie das Spiel ist jetzt durch, oder 60 Euro dafür bezahlt. Und für 2 Euro früher denkst du halt, kann ich auch noch in 4 Monaten spielen oder ich spiele halt ein Kapitel und habe keinen Bock mehr und spiele dann nicht mehr. Also ist halt auf jeden Fall schon so ein Spieleüberangebot kann manchmal auch wirklich dazu führen, dass man dann viele Spiele nur noch so halbherzig spielt, das stimmt schon, aber ich meine letztendlich, du musst es ja nicht. Es ist ja nur auch nur, wenn du diszipliniert bleibst und dich nicht. Ja, das ist ja das Grundproblem, wenn man diszipliniert bleibt, mache ich halt nicht. Aber nein, also natürlich, ja, es ist natürlich richtig, man müsste letztendlich einfach nur quasi stark genug sein und das Ganze nicht machen. Nochmal zurück quasi zum Thema zukünftig, glaubst du denn einfach allgemein, dass wir das aber in Zukunft trotzdem haben werden? Also glaubst du, das wird irgendwann tatsächlich auf reine digitale Vertriebswege umsteigen? Ist es überhaupt irgendwas, was sich die Industrie wünscht? Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwie jedem liegen würde. Vielleicht freuen die sich auch darüber, dass die immer noch wieder sagen können, die Produktionskosten für DVDs gehen hoch, die Produktionskosten für unsere Pappkartons gehen hoch. Wir müssen quasi vielleicht nochmal sogar ein bisschen den Preis anziehen wegen sowas. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich glaube, ganz auf digital umstellen wird es wahrscheinlich nicht geben. Zumindest nicht in den nächsten 10 Jahren. Glaube ich einfach nicht, weil es gibt immer noch genug Sammler. Und ich meine, ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwie, dass vor allem in letzter Zeit in diesen ganzen Day One Editions oder in jedes Spiel, es extrem viele Special Editions gibt, die Leute wirklich auch dazu animieren, es zum einen zum Launch zu kaufen und wo es sich auch wirklich teilweise lohnt für die Goodies, das auch wirklich mit einer richtigen Copy zu kaufen. Also ich weiß nicht, Assassin's Creed gibt's ja tausende Versionen, selbst wenn jetzt japanische Spiele erscheinen, kommen meistens Boxen raus mit Soundtrack, mit Artbook, mit allem möglichen. Und ich denke viele Fans, inklusive mir manchmal auch, ich meine, ich gebe jetzt nicht für jedes Spiel, muss ich jetzt nicht die beste Version haben, aber wenn ich das Gefühl habe, cool, würde ich gerne haben, dann hole ich mir das halt auch. Und ich denke, es wird auf jeden Fall mehr werden, weil ich glaube auch, dass es auf jeden Fall günstiger sein muss für Publisher. Also ich kann mir kein Argument ein, warum digitale Distribution den Publisher mehr Geld kosten sollte. Mehr Geld sowieso nicht. Also eigentlich müssten sie davon profitieren. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wie ich vorhin erwähnt habe, vielleicht Infrastruktur und so weiter, die dann den Markt vielleicht noch ein bisschen kleiner machen momentan, aber ich denke, die Zukunft geht dann doch eher dahin, dass es immer mehr werden wird. Also das glaube ich schon. Ob es dann wirklich irgendwann komplett so sein wird, das weiß ich nicht. Also in den nächsten 10, 20 Jahren glaube ich nicht. Das ja. wird nicht funktionieren. Ja, das stimmt natürlich. Das war auch eine ganz interessante Sache, dass du gerade gesagt hast mit den Day One bzw. Special Editions. Ich bin nie so ein Riesenfan von denen gewesen, ab und habe mich da schon was interessiert, aber ich habe selten den Mehrwert gesehen, den ich dann dafür 20 Euro kriege. Ich mache das ja auch nicht so oft. Also es gibt wirklich ein paar Spiele, wo ich wirklich gesagt hätte, okay, finde ich gut, dass es das gibt. Oder manchmal zum Beispiel das Taste of Grace, was ich letzte Woche im Tasty hatte, das erschien ja in seiner Day One Edition komplett nur mit Extras. Du bezahlst aber ja nicht mal einen Euro mehr, du hast einfach die Extras. Also du hast... Ja, das ist natürlich, sowas natürlich klasse dann, wenn das wirklich der Fall ist, ja. Also was, die Sache ist einfach die, dass es gibt ja auch immer so Digital Deluxe Edition oder so ein Kram, wo du dann halt einfach die meisten Goodies, die du dann in der Special Edition auch hättest, ebenfalls kriegst, bloß eben digital. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die, ich weiß nicht genau, ob es Leute gibt, die das kaufen, das würde ich mir zum Beispiel niemals kaufen. Also was soll ich denn mit einem digitalen Artbook als PDF-File? Da habe ich irgendwie immer das Gefühl, auch wenn es natürlich, ne, ja. theoretisch könnte man ja Pirat genug sein ja. und sich das Ganze sowieso als PDF illegal saugen, so ungefähr. Das würde ich natürlich nie machen. Und wenn ich so ein Artbook haben will, kaufe ich es mir auch. Aber die grundlegende Idee ist dahinter, deswegen erzähle ich das jetzt gerade, wenn ich das dann als PDF auf dem PC habe, habe ich genau das Gefühl. Das ist einfach nur eine kopierte Datei. Das ist jetzt nichts besonders Wertvolles. Da hat sich niemand die Mühe gemacht, das zu drucken. Das ist kein aufwendiges, schönes Papier. Das ist nicht schön gestaltet in dem Sinne. Das sind halt digital kopierte Zeichnungen. Und das hat für mich dann komplett den Wert verloren. Genau wie so ein Soundtrack irgendwie verrückterweise. Auch so ein Soundtrack, den hörst du oder den höre ich hauptsächlich eh am PC. Ich habe meine ganzen CDs eh auf dem PC. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass dieser Soundtrack weniger wert ist, wenn ich nicht eine CD irgendwo im Regal liegen habe. Und das sind alles so Sachen, die mich dann irgendwie ja, so eine digitale, ne? Ja. Collector's Edition quasi, die es ja auch geben könnte, würde mich und ich glaube auch vielleicht so viele andere wirklich nicht unbedingt interessieren. Und das ist natürlich so eine Sache, die man dann tatsächlich wirklich verlieren würde. Wobei, was mir gerade so einfällt, ich meine, es müsste ja theoretisch auch möglich sein, dass wenn du auf Steam so eine Special Edition kaufst, dass einfach das Goodie dir wirklich per Post noch nachgeschickt wird. Aber das, ich weiß nicht, ob das dann wirklich für die Publisher Sinn macht, dann. Ja, wo gesagt, das lohnt sich wahrscheinlich dann wieder nicht mehr und entsprechend wird es wahrscheinlich nicht geben. Also die ganzen Digital Deluxe Editions, die es jetzt schon gibt, da gab es ja einiges. Ja, ja. Gab es damals bei Mass Effect 2 schon, das gab es auch in Zukunft immer wieder. Die hatten meistens einfach In-Game-Items, die ich ja sowieso immer ein bisschen, naja, also es ist ja. nichts, was ich dann immer dringend haben muss, weil die ja logischerweise, um die Spielbalance nicht zu zerstören, auch nicht besonders mächtig sind. Das ist ja meistens auch so ein klassischer Vorbesteller-Bonus, den es dann in den USA gibt. So verschiedene Vorbesteller-Sachen, auch in Deutschland gibt es das, wenn man es über Amazon... Ja, gibt es in Japan mittlerweile auch extrem oft. Ja, in Deutschland gibt es das ja auch über Amazon oder über Amazon.de kriegst du ja ebenfalls dann auch deine Vorbesteller-Boni, die es dann halt eben nur über Amazon gibt. Das sind meistens aber halt so Ingame-Sachen, die ich nicht dringend brauche und wie gesagt, sowas wie ein Artbook oder ein Soundtrack digital zu kriegen, irgendwie kann ich damit dann plötzlich nichts mehr anfangen. Auch wenn ich so, obwohl Klar. ich sogar jemand bin, der mit einem Spiel digital durchaus was anfangen kann und nicht unbedingt eine Hardcopy braucht, bin ich dann in dem Moment trotzdem irgendwie ein Stück weit enttäuscht von der ganzen Sache. Und ich meine, sowas wie zum Beispiel bei Skyrim, dieser große Drache, den es da in der 150 Euro teuren Superversion gab, diese Statuette einfach, ist natürlich dann, sowas gibt es halt digital, zwangsläufig ja. nicht. Seien sie schicken dir dann irgendwann ein Foto, kostet dann halt nur 10 Euro anstatt 50 und du kriegst halt so ein Foto von so einer Statue, das du dir dann irgendwie als Desktop-Hintergrund anrichten kannst. Sinnvoll und nützlich würde ich vermutlich dann doch kaufen. Aber ich bin halt echt mittlerweile wirklich teilweise überrascht, was in den Sachen teilweise drin ist. Also Final Fantasy 13 2 in der Deluxe Edition für 100 Euro, da war der also normalerweise sind da gewisse Soundtracks-CDs drin mit den Best-of-Tracks, aber da war der komplette 4-CD-Soundtrack von Final Fantasy 13 2 drin und der kostet halt in Japan auch 40 Euro. Also da haben wir auch gedacht, da kriegst du auf jeden Fall was für dein Geld. Und ich deswegen, also klar, ob du Sammler bist oder nicht, ist halt völlig subjektiv gesehen. Ich fühle mich schon ein bisschen mehr Sammler als du wahrscheinlich. Also bist du auch, ja. Ich würde mir schon eher sowas holen, auch wenn es dann teilweise ein bisschen gimmicky ist. Oder wenn es halt dabei ist, zum Beispiel auch die, in meiner Skyrim-Version war ja auch eine ganz schöne Karte, nicht gerade auf Billigpapier, sondern auf ganz coolem Papier. Stimmt. Schöne Skyrim-Karte. Das war auch die Day-One-Edition, oder nicht? Das war doch auch... Genau. Ja. Obwohl ich sie nicht zum ersten Tag gekauft habe, aber die war halt da noch drin. Und ich meine, sowas ist ja auch ganz cool. Ich meine, kann man sich dann auch aufhängen und sich darüber freuen. Korrekt, ja. Wir kommen jetzt natürlich gerade schon so ein bisschen vom Thema ab. Deswegen würde ich sagen, nach unseren 20 Minuten, die wir jetzt auch wieder hatten, beenden wir es dann auch hier. Wie immer, wenn ihr dazu eine Meinung habt oder der Meinung seid, dass wir völlige Scheiße erzählt haben und ganz laut und wütend euch darüber beschweren wollt, bitte meldet euch bei uns. Oder wenn ihr euch darüber beschweren wollt, dass Merlin so ein Steam-Fanboy ist. Richtig, darüber könnt ihr euch auch sehr gerne beschweren. Mir ist das durchaus bewusst, dass man als Fanboy gleichzeitig ein Stück seines Rückgrats aufgibt. Aber damit kann ich leben. Kommen wir allerdings jetzt zum Abschluss des Podcasts. Wie immer unsere Tasties. Heute wird Joe damit anfangen. Immer wie eine kleine Empfehlung einfach über Dinge, die wir gerade tun, die wir gerade wiederentdeckt haben. Irgendwas, was uns gerade gefällt und was vielleicht euch auch gefallen könnte. Ja, genau. Was ich jetzt... diese Woche, also mein Tasty diese Woche ist vielleicht nicht für jedermann, also da ich momentan nichts anderes als Taste of Graces F spiele, habe ich diesmal nichts was aus der Game-Branche, sondern eher was aus dem japanischen Anime-Bereich. Und zwar gucke ich momentan einen aktuellen Anime, der nennt sich Sword Art Online und finde den von seinem Setting her ziemlich gut, vor allem auch für durchaus für Gamer interessant. Also die Synopsis ist ungefähr so, dass es in der Zukunft möglich ist, ein Spiel komplett in Virtual Reality zu verbringen, also richtig komplett Virtual Reality. Und das finde ich wiederum auch interessant. Da ist einer, der hat einen Beta-Test gemacht für das erste MMO-RPG, was auf diesem System erscheint. Und das Spiel ist natürlich rasend ausverkauft. Ich meine, wer träumt nicht von einem MMO-RPG in Virtual Reality? Und stellen dann aber schnell fest, die Spiele, die da drin sind, dass sie sich nicht ausloggen können. Und dann wird vom Erschaffer dieses Spiels kommt dann die Nachricht, dass das Gerät, das die Leute drauf haben, also es gibt keinen Auslog-Knopf, das ist so gewollt. Und jeder Mensch, der im Spiel stirbt, stirbt auch in der echten Welt. Also dieses Gerät, das sie aufgesetzt haben, hat einen Mechanismus, mit dem sie das Gehirn jedes Spielers grillen, der stirbt. Und sie können nur sich ausloggen, wenn es irgendeiner schafft, alle 100 Stufen eines riesigen Dungeons zu besiegen. Und das ist ungefähr die Story. Und ich muss echt ehrlich sagen, es macht super Spaß zuzuschauen. Das Setting ist wirklich sehr interessant. Die Menschen, die da drin spielen, sie wissen halt, das ist halt einerseits zwar Spiel mit Spielmechanik, aber jeder Fehltritt ist ja nicht halt einfach Game Over, sondern du bist halt wirklich tot. Und das gibt dem Ganzen halt nochmal gewisse Würze. Und ja, es ist wirklich sehr cool anzuschauen. Sehr viele Anspielungen auf MMO-RPGs, was ja auch klar ist. Und ja, wer sich für Animes interessiert, der kann ja gerne mal reinschauen. Also ich mag ihn. Okay, cool. Ja, dann kommen wir zu meinem Tasty. Mein Tasty ist dann doch etwas mehr videospielbezogen sogar noch und geht sogar ein bisschen in dieselbe Richtung, zumindest was MMO angeht. Es geht nämlich um ein ganz fantastisches und gleichzeitig auch etwas grausiges Browserspiel, nämlich Realm of the Mad God. Das hat mir ein Freund letztens empfohlen. Wir haben angefangen zusammen zu spielen. Und es ist auf eine perfide Art und Weise etwas süchtig machen, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Es ist von der Grafik so einfach, wie es nur geht. Es sind pixelige 8-Bit-Männchen, die in der Gegend rumlaufen. Jeder schießt irgendwie. Jeder hat eine kleine Spezialfähigkeit. Man hat ein kleines Inventar und kann Gegenstände aufsammeln. Und vom Prinzip her verprügelt man einfach nur so viele Monster wie geht, steigt auf Stufe 20 auf. Und nach, wenn man verschiedene Charaktere auf Stufe 20 bringt, schaltet man damit wieder andere Charaktere frei. Das Ganze ist Free-to-Play. Natürlich, wie immer, Mikrotransaktionen gibt es. Man kann sich Levelaufstiege und Gold und Farben, um seine Kostüme einzufärben und sowas alles kaufen. Muss man aber nicht. Macht auch Spaß, wenn man es einfach nur so spielt. Einziger Nachteil, man hat dann nur einen Charakterslot. Das heißt, man muss immer den Charakter killen, den man gerade auf 20 hochgezogen hat. Was aber nicht so schlimm ist, man will dann ja eine neue Klasse anfangen. Da macht das auch Spaß. Es ist tatsächlich für 1 bis 2 Stunden wirklich unterhaltsam. Vor allem, wenn es vielleicht mit ein paar Leuten zusammenzockt. Ich sitze dann halt öfters mal irgendwie vom Rechner, hab einen Kumpel im Skype. Wir brüllen uns gegenseitig an, während wir hier in der Gegend rumspringen und mit kleinen 8-Bit-Männchen kleine 8-Bit-Monster kaputt machen. Und es ist wirklich, wie gesagt, enorm einfach und trotzdem perfide süchtig machend. Jeder, der sich für so etwas ansatzweise begeistern kann oder wenn ihr gerade zu Hause sitzt und denkt, na, fantastisch, Podcast ist vorbei, ich habe noch 2 Stunden übrig, guckt euch das Ganze einfach mal an. Wir packen einen Link in die Beschreibung. Unter realmofthemadgod.com, ein Wort, glaube ich, ist das so sehr einfach auch erreichbar. Schaut es euch einfach mal an. Vielleicht gefällt es euch überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht genau, warum es mir eigentlich gefällt, aber zumindest habe ich trotzdem recht viel Zeit damit verbracht und dachte, naja, ist schon eine Empfehlung irgendwie wert, auch wenn ich nicht genau weiß, warum. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe schon das Gebrülle aus seinem Zimmer gehört, wenn ich an seinem Zimmer vorbeigelaufen bin. Also scheint im Coop schon Spaß machen zu können. Also schaut es euch einfach an. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen, aber vielleicht interessiert es euch ja trotzdem. Richtig. Selbst wenn nicht, ist ja auch letztendlich egal. Wunderbar, damit sind wir am Ende dieser Woche, des dieswöchigen Podcasts. In 2 Wochen hören wir uns wieder. In der Zwischenzeit meldet euch einfach bei uns, wenn irgendwas ist. Ihr könnt jederzeit kommentieren. Natürlich am besten auch gleichzeitig uns irgendwie auf Facebook liken, wie das heute so schön sagt. Auf Neudeutsch. Wie das heute so schön sagt. Auf Neudeutsch, genau. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gut geht und wir beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ja, das gleiche von mir. Also ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschalten würdet. Und genau, bis zum nächsten Mal. Genau, bis dahin alles Gute. Bis dann. Bis dann. Outtake. Okay, gut. Dann fangen wir an. Melons. Ahoi. Sorry. Joe, ich hab's direkt so drauf gewarnt. Ich weiß. Aber das gab... Ja. Sehr gut. Ich habe einmal Melons gesagt, du hast gleich vor das Lachen ausgebrochen. Das ist gleich perfekter Outtake. Schön. Joe lacht immer noch. Ja, okay. Warte kurz. Ja, okay, gut. Das Problem ist jetzt, wenn du jetzt sofort wieder anfängst, dann fange ich an zu lachen. Ich brauche jetzt kurz. Okay, ja klar, kein Problem. Oh, Moment. Ich muss erstmal die Tränen aus dem Gesicht wischen. Oh Gott.